ließen alles liegen und stehen. Ihre Frauen heulen. Ihre Kinder heulen. Sie haben sich auf und davon gemacht. Eine graue Spur ließen sie zurück in der Nacht. Ihre Spur ging verloren auf weitem Land. Zerflatternde Rufe, leere Räume, brodelnde Träume. Der rote Mond ist ihr Siegespfand. Und rot hängt der Mond über Steinbrüchen, riesigen Zahnstochern und Eisengerippen, die früher eine Stadt waren. Stalingrad. Stalingrad. Industriestadt mit 450.000 Einwohnern am Westufer der Wolga. Am 12. September 1942 war im Zuge der großen deutschen Sommeroffensive die 71. Infanteriedivision als erste in Stalingrad eingedrungen. Im Führerhauptquartier hatte man sie deshalb die glückhafte Division genannt. Meter um Meter arbeiteten sich die Deutschen in die Stadt hinein. Nur ein kleiner Rest des Stadtgebietes war noch in russischer Hand. Um diesen Rest wird erbittert gekämpft. Darüber vergehen der September, der Oktober und die erste Novemberhälfte. Der Frontverlauf der 6. Deutschen Armee gleicht zu dieser Zeit einem Hufeisen mit der Öffnung nach Westen und dem Bogen mit Stalingrad nach Osten. Mitte November. Der kleine Rest des Stadtgebietes ist nach wie vor in russischer Hand. Nördlich und südlich aber von dem Hufeisen liegen verbündete rumänische Truppen. Sie sind schlecht ausgerüstet und auf schwere Kämpfe nicht vorbereitet. Sie haben die Aufgabe, die nördliche und südliche Flanke der 6. Armee zu schützen. Wochenlang hatten die Russen örtliche Angriffe gegen die nördliche rumänische Armee bei Kletskaja geführt. Der Kampflärm hatte bis zum 18. November nicht aufgehört. In der Nacht vom 18. auf den 19. November wird es still in diesem Abschnitt. Eine unnatürliche Ruhe fällt über das Land. Und hier beginnt es. Am Morgen des 19. November durchbrechen die Russen nach kurzer und heftiger Feuervorbereitung die deutsch-rumänische Front bei Kletskaja. Sie stoßen nach Süden und gelangen in den Rücken der Stalingrad-Armee. Südlich Stalingrad greifen die Russen ebenfalls an. Sie stoßen nach Norden. In tagelangen Kämpfen werden die beiden Enden des Hufeisens aufeinander zugebogen. Bei Kalatsch am Don berühren sie sich. Am Abend des 22. November 1942 wird aus dem Hufeisen ein Ring. Genauer gesagt ein ovales Gebilde, das von Westen nach Osten eine Länge von 40 Kilometern, von Norden nach Süden eine Breite von 20 Kilometer hat. Der Schwerpunkt der Kämpfe liegt zunächst am Don, am Westrand des Kessels von Stalingrad. Hallo. Nein, der General ist im Augenblick nicht zu sprechen. Ende. Ja. Ausgeschlossen, hier ist kein einziger Mann mehr unterzubringen. Nein, es ist alles überbelegt. Ausgeschlossen, Ende. General, hier sind zwei Meldungen von der Front. Ja, zeigen Sie mal her, Berger. Meine Herren, die Lage am Brückenkopf westlich des Don. Feind greift pausenlos an, aber wir halten. Die Entfernung zu den vordersten Teilen der Heeresgruppe beträgt jetzt 21 Kilometer. Dazwischen russische Panzer und Kavallerie. Die Meldung ist von heute Morgen 7 Uhr. Kleiner Einbruch an der Nordflanke, abgeriegelt. Herr General, hier ist noch ein Funkspruch von der Armee. Was ist denn? Befehl zum Einigeln. Gönnern, machen Sie keine Witze. Die Armee befiehlt Einigelung. Sie bezieht sich auf einen unmittelbaren Befehl des Führers. So. Naja. Und damit ist ja wohl jeder Zweifel behoben. Gönnern, Sie kennen doch Geschichte. Gibt es dafür eigentlich Beispiele? Ja, Waldei und Kolm. Der Waldei-Kessel und der Kolm-Kessel im letzten Winter. Nur, da ist auch nicht alles glatt gegangen. Aber vorher, meine ich, in der Kriegsgeschichte. Nein, das gibt es nicht. Außer in einigen Fällen des Festungskriegs. Ich meine auch, dass es Grundsatz gewesen ist, sich aus einer Einschließung rauszuhalten. Ja, nicht als raus aus der Falle, das ist doch ganz klar. Ja. Ach, kommen Sie nur rein, Unschlicht. Verzeihung, Herr General, ich suche den Korpskommandeur. Er ist mit dem 1A vorausgefahren in den neuen Unterziehraum. Der liegt aber bereits unter Artilleriefeuer. Wissen, Herr General, etwas Neues über die Lage? Bitte, lesen Sie. Einigeln. Was sagen Sie als Chef des Korpsstabes dazu? Mir ist bekannt, dass der Oberbefehlshaber die Schwierigkeiten, die bei einer Einigelung entstehen müssen, ins Auge gefasst hat. Die Schwierigkeiten bestünden erstens darin, dass sich an der neu zu bildenden Westfront auch nicht das geringste an vorbereiteten Verteidigungsanlagen befindet und zweitens in der Unmöglichkeit, einer so großen Armee auf dem Luftweg zu versorgen. Dieser Beurteilung der Lage haben die kommandierenden Generale sich angeschlossen. Ein entsprechender Lagebericht ist an den Führer gefunkt worden. Wenn die Armee trotzdem diesen Befehl gefunkt hat, so müssen allerdings schwerwiegende Gründe für die Einigelung gesprochen haben. Schließlich müssen die sich da oben wohl doch was dabei gedacht haben. Ja, möglich, sogar wahrscheinlich, dass die Entsatzarmee schon auf dem Marsch ist. Bei Charkow sollen riesige Vorräte Sprit und Muni angesammelt sein. Der Rot wird wahrscheinlich seine Panzer ranziehen. Bis Weihnachten haben wir sicher wieder längst Anschluss an die Front. Na, wie geht's? Oh, ich bin ganz zufrieden, Stabsatz. Bloß jetzt am Abend fängt das Bein wieder an. Sind Sie Rheinländer? Ja, Skoll. Na, vielleicht ist bis zum Karneval der Kessel aufgemacht. Dann können Sie mit dem Flugzeug immer noch zurechtkommen, wenn Kalliak ist. Das Bein müssen Sie aber bis dahin schön stillhalten. Oder Stabsatz. Na, wie geht's? Es ist ja so gut, dass wir hier sein können, wo es warm ist. Hat die Suppe geschmeckt? Jawohl, Herr Stabsatz. Eigentlich hätten wir das Pferd noch dringend gebraucht, aber weil heute Heiligabend ist, da haben wir es nun doch in den Topf getan. Wo sind Sie denn zu Hause? In Bischleben, Herr Stabsatz, bei Erfurt. Sind Sie Bauer? Ja, 4 Pferde und 80 Morgen. Schmerzt die Wunde noch? Es geht, Herr Stabsarzt. Halten Sie den Verband möglichst sauber, bis Sie ausgeflogen werden. Wir haben zu wenig Verbandstoff hier, um ihn erneuern zu können. Kommen wir bald zum Flugplatz. Sobald ich Fahrzeuge habe, kommen Sie mit weg. Ich danke Ihnen, Herr Stabsarzt. Herr Stabsarzt. Ja? 11 Zugänge, davon 4 schwer. Haben Sie das Aggregat wieder in Ordnung gebracht? Jawohl, es funktioniert wieder. Dem und Werner nehmen schon die Verbände ab, Herr Stabsarzt. Komme sofort. Guten Tag. 4. Januar 1943. Der Ring wird enger. Neue Widerstandslinien werden festgelegt und heißen Veilchen oder Sonnenblume. Es sind das dünne, mit Kohlestift gezeichnete Linien auf Generalstabskarten. Doch in der eisigen Steppe der kämpfenden Truppe gibt es keine Veilchen oder Sonnenblumen. Es gibt da nur Schnee, steinhart gefrorene Erde und Riegelstellungen, die für Stunden gehalten werden. Wobei der Ausdruck Stellung schon eine starke Übertreibung darstellt für die Schneehaufen, hinter denen die Männer liegen und mit brennenden Augen nach Westen starren. In eine langsam verbleichende Sonne, aufdammende Nebel und funkelnde Sterne. Hier, Herr Hauptmann. Was denn? Hier muss doch ein Bunker sein. Hier ist der Bataillonsgefechtsstand. Lavko, Leutnant und Bataillonsführer. Henkel, ich habe von Herrn Oberst den Befehl bekommen, das Bataillon zu übernehmen. Ich dachte, Sie sind der Adjutant. Das bin ich gleichzeitig, Herr Hauptmann. Und die Herren des Bataillons? Außer mir gibt es keine Offiziere im Bataillon. Mein Gott, warum sitzen Sie denn hier draußen in der Nacht? Wo ist denn Ihr Bunker? Hier ist der Bataillonsgefechtsstand. Das ist doch nicht möglich. Und wo soll ich denn Quartier beziehen? Da muss man schon zusammenrücken. Hier unter dem Mantel, da gibt's noch Platz. Das ist ja furchtbar. Und wie sieht's denn hier aus? Hier ist doch überhaupt nichts. Rein gar nichts. So schützt man sie am besten. Wie meinen Sie? Ich meine, so schützt man seine Glieder am besten vor dem Erfrieren, wenn man sie dicht am Leib hat. Wo liegt eigentlich das Bataillon gegenwärtig? Da draußen. In der Schneehaufen, zu 2 Mann, zu 4 Mann. Auch mal zu 5 Mann. Wir flankieren hier die von Bolschaja Roschowska führende Straße. Müsste eigentlich noch mal hingehen. Wir haben heute wieder nichts zu essen bekommen. Muss ich Ihnen was vormeckern? Wie meinen Sie das, vormeckern? Herr Hauptmann, die haben überhaupt nichts zu beißen heute. Da muss ich Ihnen wenigstens geistig was vorbrocken. Leutnant Lafko, ich möchte jetzt mal eine klare Meldung. Was ist mit der Verpflegung? Herr Hauptmann, ich melde, das Bataillon hat seit 3 Tagen keine warme Verpflegung und seit gestern Nachmittag keine kalte Verpflegung bekommen. Das ist ja furchtbar. Da muss doch sofort die Feldküche nach vorn kommen. Herr Hauptmann, eine Feldküche gibt's bei uns nicht. Und außerdem wäre da nichts zum Hineintun. Das ist ja furchtbar. Da muss ich sofort den Regimentskommandeur anrufen. Jawohl, Herr Hauptmann, ich werde sofort verbinden. Bitte, Führer Reseda. Bitte. Hauptmann Hinkel, Herr Oberst, ich erfahre hier eben, dass im Bataillon überhaupt keine Feldküche vorhanden ist und das seit gestern. Jawohl, Herr Oberst. Jawohl, Herr Oberst. Jawohl. Jawohl, jawohl, Herr Oberst. Ende. Das ist ein sehr nervöser Herr. Stellung soll ich ausbauen. Ach, Stellung verbessern. Ja, sind denn überhaupt Bretter und Nägel da? Nee. Das ist ja noch nicht möglich. Wie soll man denn da etwas befestigen? Dann sagt Herr Oberst, mit der Verpflegung sollte ich Sie fragen. Die Verpflegung muss doch auf einer festen Grundlage beruhen. Herr Hauptmann, eine feste Grundlage haben wir überhaupt nicht. Weder in der Verpflegung noch in der Munitionierung. Noch bei sonst irgendwas. Wovon hat denn das Bataillon bis jetzt gelebt? Von der Hand in den Mund. Von dem, was rückwärtige Dienste weggeschmissen und liegen gelassen haben, wenn sie getürmt sind. Das ist ja furchtbar. Ich war bis jetzt in Tscharkow und da hat man mir gesagt, dass der Kessel bestimmt bald geöffnet wird. Da wird zur höchste Zeit, dass bald Entsatz kommt. Entsatz? Der Ring um die Stadt wird immer enger und die Entfernung zur deutschen Front immer größer. 330.000 Mann hatte der stellvertretende Oberquartiermeister bei der 6. Deutschen Armee am 19. November auf seinen Bestandslisten. Bis zum 8. Januar 1943, in 49 Tagen, hatte er 140.000 Mann abzustreichen. So viel waren im Kampf an Hunger, an Kälte, an Krankheit zugrunde gegangen. 330.000 minus 140.000. Es bleiben am 8. Januar 1943 190.000 Mann. 8. Januar 1943, nachmittags 15.10 Uhr. In einem Bunker am Flugplatz Gumrak liegt vor dem deutschen Oberbefehlshaber das Dokument, welches vor 20 Minuten von 2 russischen Parlamentären übergeben wurde. Es lautet: An den Oberbefehlshaber der 6. Deutschen Armee, Generaloberst Paulus. Die 6. Deutsche Armee ist seit dem 23. November 1942 vollständig eingeschlossen. Alle Hoffnung auf Rettung ihrer Truppen durch eine Offensive des deutschen Heeres von Süden und Südwesten. In den Verhältnissen einer aussichtslosen Lage, wie sie sich für sie herausgebildet hat, schlagen wir Ihnen zur Vermeidung unnötigen Blutvergießens vor, folgende Kapitulationsbedingungen anzunehmen. Erstens, alle eingekesselten deutschen Truppen mit Ihnen. Es wird erwartet, dass Ihre Antwort am 9. Januar 1943 um 10.00 Minuten Moskauer Zeit in schriftlicher Form übergeben wird durch einen von Ihnen persönlich ernannten Vertreter, der in einem Personenkraftwagen mit weißer Flagge auf der Straße nach der Ausweichstelle Conny. Sollten Sie unseren Vorschlag ablehnen, so werden wir zur Vernichtung der eingekesselten deutschen Truppen schreiten. Der Vertreter des Hauptquartiers des Oberkommandos der Roten Armee, Generaloberst der Artillerie Voronow. 9. Januar 1943, 9.55 Uhr an der Front westlich Stalingrad. Macht mal Platz für Unteroffizier Gnotke. Reicht schon. Die Wärme. Leg noch was auf. Kleinholz. Vorhin war es noch eine Pritsche. Ah, Dingelstedt braucht jetzt keine mehr. Nee, der braucht jetzt keine mehr. Ist aber ganz gut, wenn man mal wieder einheizen könne. Nicht wahr, Herr Unteroffizier? Halten Sie Ihr Maul, Ries. Ach, Kinder. Schlimm ist es ja. Aber als die im vorigen Winter bei Kolm eingeschlossen waren. Da war es noch viel schlimmer. Und die sind auch wieder rausgekommen. Dann möchte ich aber doch mal wissen, weshalb wir am 3. nicht ausgebrochen sind. Das brauchen wir nicht. Der Hut mit seinen Panzer, der haut uns raus. Und der Feuerschein gestern Nacht, das war Kalatsch. Da sitzt die Russe noch drin. Aber die ganze SS-Armee rennt dagegen an. Daran sieht man doch, das stimmt. Hinterm Ring wird gekämpft. Ja, das ist ganz sicher. Das weiß ich. Und über die Brücke sind sie auch schon rüber. Und die hauen sich auch durch. Halt dein Goscho, Bass, und leg dir wieder nach. Pass lieber auf, dass du mein Zeltbahn nicht wieder voll seist. Lassen Sie den Obers in Ruhe. Sie müssen bei jeder Gelegenheit Ihr Maul aufreißen. Ist doch wahr. Stur wie ein Panzer. Und voll zum vor der Bunker zu gehen. Wenn du unten liegst, kriegst du die ganzen Schiffe ab. Wie war das eigentlich mit dem 26.? Am 26. Januar sind wir alle aus dem Kessel. Da gibt's Urlaub. Zuerst die Kinderreiche. Aber nur alle. Wo haben Sie denn das aufgeschnappt? Der Führer hat's doch gesagt. Und außerdem haben sie heute beim Stab von einem Plan gesprochen. Dass wir alle mit dem Flugzeug heimkommen sollen. Oh, Mensch, pass doch auf. Komm, stell dich doch nicht so an. Man sieht ja, wie der Ivan kämpft. So hart und verbissen. Und das will allerhand besagen. Ja, will eben Stalingrad nicht aufgeben. Aber einmal muss doch fallen. Und wenn er in großen Haufen angreift, dann sind das alles Sträflinge. Und die Kommissare peitschen sie vor. Und auf die Dauer kann der die schwere Verluste gar nicht aushalten. Man sieht's doch. Bei uns ist schon tagelang ganz ruhig. Und schließlich lässt uns der Vierer doch nicht da hocken, wenn er nicht irgendetwas mit uns vorhat. Der will den Ivan bloß in eine Falle locken. Alle kennen das Herrn. Ich mache Geliebte. Und ich werde es halten, wenn das wahr ist. Wenn ich wieder gesund nach Haus komme, dann spendiere ich 100 Mark für einen Klingelbeitel. Da hast du aber schwer angestrengt. Herr Unteroffizier. Was ist denn los? Hier. Ist was mit Ohr was? Hier, sehen Sie mal. Sehen Sie? Hier am Hals. Die roten Flecken. Da und da. Und hier. Typhus. Das Schwein. Und uns hat er gesagt, er hat mir Kopfweh. Es kommt davor, dass er immer das dreckige Schneewasser sofort hat. Quatsch nicht, dämlich. Raus muss er. Obers. Ja. Was denn? Erstmal im Schnee liegen, bis der Sonne wieder da nichts. Ist. Nichts. Warum denn? Lass mich doch. Komm her. Es ist doch gar nicht so schlimm. Ich will nicht in den Schnee. Ihr sollt mich doch loslassen. Ihr sollt mich doch. Raus! Dringern! Es ist 10 Uhr, 00 Minuten. Der Himmel steht in Flammen. Die Kapitulation ist abgelehnt. Ausnahme! Ausnahme! Ja, den 1A bitte! Ich wiederhole. Feind steht seit 13.40 Uhr mit starken Kräften in Linie Punkt 112. Punkt 117. Der Einbruch bei Zimbeck ist sofort abzuriegeln. Weil ich persönlich dafür verantwortlich, dass man mit oder links... den Chef oder um die Ausnahme, Ausnahme! Und auch auf diesen Tag folgt eine Nacht. Und was den russischen Panzern und Granatwerfern entkommen war, steht hier bei 24 Grad Kälte schwitzend in der Steppe und hat nur einen Gedanken. in der Erde sein, ehe es hell wird. Mark! Mark! Hier, Herr Oberst. Wer ist das? Oberst Vilshoven. Ich war schon vor Moskau bei ihm, als er das Panzerregiment hatte. Er ist soweit in Ordnung. Ist das euer Kommandeur? Ja. Mark? Herr Oberst? Wo ist der Gefechtsstand von Steiger? Soll drüben, an der Straße sein. Gut, suche ich nachher. Jetzt lassen Sie Ihre Leute antreten, ich habe die Verpflegung mitgebracht. Wieder so wenig? Noch weniger. Halber Tagessatz. 25 Gramm Knäckebrot, 4 Gramm Erbsen, 15 Gramm Büchsenfleisch pro Mann. Kommt denn der Hott noch, Herr Oberst, und macht einen Kessel auf? Es sieht nicht so aus. Wir stehen hier ganz auf uns selbst. Da kommt also unser junger Ehemann noch lange nicht nach Hause zu seiner Frau. Der hat sie doch nicht mal gesehen. Wer ist das? Kergel aus Krefeld. Er ist im September ferngetraut worden. Sein Missgeschick ist nicht größer als das der anderen Männer, die ihre Frauen schon lange kennen und sie auch mal wiedersehen wollen. Und Sie, Mack, was würden Sie tun, wenn Sie in dieser Stunde tun dürften, was Sie wollen? Wenn ich sagen darf, was ich denke, Herr Oberst... Sie dürfen. Darüber laufen und vielleicht das Leben retten, Herr Oberst. Das also würden Sie tun. Und die Russen? Ich werde es versuchen, Herr Oberst. Wenn Sie glauben mag, dass das ein Weg ist, ich werde Sie nicht festhalten und auch nicht festhalten lassen. Doch ich bin der Meinung, dass so etwas in Erkenntnis der Lage von allen gemeinsam und geordnet durchgeführt werden müsste. Wir haben noch einen Unteroffizier und 6 Mann dazu bekommen, von der 384. Versprengte. Die bleiben vorläufig bei Ihnen. So, geben Sie den Kram aus. Den Unteroffizier schicken Sie mal her. Knottke. Zu Herrn Oberst. Unteroffizier Knottke zur Stelle. Sie sind Unteroffizier Knottke. Wo waren Sie vorher? Bei Kletzkaya, Herr Oberst. Und vorher? Im Strafbataillon. Minenräumen, Bestattungskommando, Herr Oberst. Und vorher? Vor Moskau, Herr Oberst. Und vorher? Vor der Militärzeit? Zu Hause, in kleinen Stepenitz in Pommern, Herr Oberst. Da war es sicher am besten, was? Jawohl. Da war es am besten, Herr Oberst. Na, wir wollen hoffen, dass Sie da mal wieder hinkommen, Knottke. Jawohl, Herr Oberst. Und wen haben Sie da noch bei sich, Knottke? Leute von meiner Gruppe. Was sind das für Leute? Da ist der Soldat Stübe, Herr Oberst. Bei uns heißt er Tünnes. Er hat dicke Füße und ein krankes Herz. Für die Frauen und die Kinder wäre es schlecht, wenn er drauf ginge. Und die anderen? Obergefreiter Ries, der ist gesund. Vorher war er LKW-Fahrer. Der macht seinen Dienst. Und weiter? Soldat Krämer, Versicherungsangestellter in Magdeburg, hat eine schwache Blase. Im Bunker muss er mal unten schlafen. Soldat Fell, der betet. Der Soldat Kalbach, der hat Sorgen wegen der Hauszinssteuer. Der hat ein kleines Häuschen in Masserberg in Thüringen. In Ordnung. Sind das alle? Nein, Herr Oberst. Da ist noch der Soldat Gimpf. Was ist mit dem Gimpf los? Ich war mit ihm zusammen im Strafbataillon. Als bei Kletzkaya der Durchbruch war, blieb er im Loch und wollte nicht mehr. Und unterwegs wollte er auch liegen bleiben. Bei Bajatschi war ihm alles egal. Und bei Dimitrevka war ihm auch alles egal. Da habt ihr schon einen weiten Weg miteinander zurückgelegt. Und wo ist er her, der Gimpf? Aus Alten Affeln. Und da hat er eine Mutter. Die denkt vielleicht, dass ein tüchtiger Sohn ist, mal zu Hause der Bauer wird. Und wie war das bei Kletzkaya mit dem Loch? Da waren wir bei dem Bestattungskommando, als es losging. Und das Loch war halb voll. Und der Gimpf war in das Loch gesprungen und wollte nicht mehr raus. Und da habe ich noch rausgezogen. Auf dem Weg hierher habe ich ihn weiterkommandiert. Weshalb eigentlich, Knottke? Es gibt doch noch viele Müttersöhne. Jawohl, Herr Oberst. Viele. Vorige Woche hat sich Feldwebel Pöhle erschossen. Der war früher in der Küche und hat das nicht ausgehalten. Und heute Morgen ist Oberst im Bunker liegen geblieben. Und der war sowieso fast fertig. Heute Nachmittag haben wir Unteroffizier Maulhart im Schnee gelassen. Wir konnten ihn nicht mehr weiterschleppen. So. Und den Gimpf haben Sie wieder bis hierher gebracht. Tja, Notke. Dann holen Sie für Ihre Leute die Verpflegung. Und den Gimpf, den wollen wir weiter im Auge behalten. Und die anderen auch. Nicht wahr? Jawohl, Herr Oberst. Latte. Herr Oberst? Wir gehen rüber zu Steiger. Mark? Herr Oberst? Wir gehen rüber zu Steiger und sehen nach, dass er die Verbindung zu Ihnen aufnimmt. Auf dem Rückweg kommen wir wieder bei Ihnen vorbei. Bis nachher. Herr Oberst, pfeifen. Warum nicht? Latte, das Leben ist doch eine großartige Sache. Das Leben, Herr Oberst? Ja, Latte, das Leben. Heute Mittag wollte ich aufgeben. Einen Stoßdruck führen und Zielscheibe spielen. Und, ach, was erst, was weiß ich, was ich wollte. Und seitdem, Herr Oberst, ist seitdem etwas besser geworden? Ja, Latte. Haben Sie diesen Unteroffizier gesehen? Knottke heißt er. Ich habe ihm ein paar Fragen gestellt und seinen Weg nachgemessen. So einer müsste hier, wo das Herz sitzt, so tot sein, dass keine Artillerie und kein Bestattungskommando im Strafbataillon mehr nötig wären. Doch dieser Kerl räumt Minen, räumt Leichenfelder, schmort in der Donschleife, schmort bei Berjatschi, schmort im Stalingrader Kessel und kann dabei natürlich kaputt gehen, aber das wäre nur äußerlich. Was wichtiger ist, er findet einen Gimpf, ein hilfloses Baby und sorgt dafür. Sorgt für einen Hilflosen. Stellen Sie sich das vor. Seine Hände sind nicht für Tote, sie sind für Lebendes da. Und so lebt er selbst und wird bis zur letzten Stunde wie ein Mensch leben. Und das ist ein Triumph. Latte, schaffen Sie sich einen Gimpf an und Sie werden leben. 6. Armee an OKH. Gehender Katastrophe entgegen. Fast keine Verpflegung. Wenig Munition, wenig Sprit, Nullpunkt bald erreicht, bitten dringend um Erlaubnis für Ausbruch nach Westen, erbitten Antwort. OKH an 6. Armee, Anerkennung für Führung und Truppe für großen Abwehrerfolg, sehen Vorschlägen für Auszeichnungen entgegen. Bitten dringend um Erlaubnis für Ausbruch nach Westen. Dem 2. Bataillon Grenadierregiment 134 Dank und Bewunderung. Bitten dringend um Erlaubnis für Ausbruch nach Westen. Der Kampfgruppe Vilshofen Dank und Anerkennung. Oberst Vilshofen mit Wirkung vom 01.01.43 zum Generalmajor befördert. Bitten dringend um Erlaubnis für Ausbruch nach Westen. Unter allen Umständen Stalingrad aushalten. Unter allen Umständen Stalingrad aushalten. Unter allen Umständen Stalingrad aushalten. Am 10. Januar meldet der Wehrmachtbericht. In Stalingrad örtliche Stoßtrupptätigkeit. Am 13. Januar ist Goebbels bei Hitler. Der Reichspropagandaminister braucht 8 Stunden, bis er seinen Führer davon überzeugt hat, dass es zweckmäßig ist, die Nachrichtensperre über Stalingrad zu lockern. Am 14. Januar meldet denn auch der Wehrmachtbericht. Bei Stalingrad steht die 6. Armee im Abwehrkampf gegen den von allen Seiten angreifenden Feind. Und es ist da eine Nacht. Die Nacht vom 22. auf den 23. Januar. Und es ist in einem Generalsbunker am Stadtrand von Stalingrad. Hören Sie auf, Unschlicht. Sagen wir, General. Na, schon gut. Wenn ich könnte, würde ich auch Blockflöte blasen. Es erfordert Konzentration und beruhigt die Nerven. Ach nee, nennt man das jetzt so, wenn man einen Vogel kriegt? Fennekohl, bitte. Na ja. Na, es ist wahr. Grässliche Zustände. Da fällt mir der Hauptmann Henkel ein, der ist ja noch gefunden worden. So, wo denn? Am Tatarenwall. Da soll sich überhaupt alle Landvolk angesammelt haben. Ich habe mir das angesehen. Primitives Erdloch. Da saßen an 40 Mann drin. Offiziere und Beamte. Alles ältere Männer, kaum einer unter 40. Verfallen, dreckig, moralisch runter. Mit Fahrermänteln und Rucksack. Aus allen Enden des Kessels sind sie da zusammengelaufen. Ich frage nur, weshalb schickt man uns solche Leute? Naja, wir können hier nichts machen, als unseren Kopf hinhalten und fallen. Aber wofür? Tja. Wofür? Unschlicht. Sagen Sie mir, wofür? Und in der gleichen Nacht werden in Deutschland Briefe geschrieben. An den Gefreiten Wolfgang Specht. Mein lieber Mann, wir alle sitzen wie auf Kohlen. Täglich bitte ich den lieben Gott, dass er dich aus der Hölle von Stalingrad... An den Obergefreiten Heinz Gorny. Lieber Heinz, wir warten schon so lange auf einen Brief von dir. Ob ihr den Ring noch aufmachen könnt? An den Soldaten Hermann Krämer. Mein allerliebster Hermann, als wir gestern im Radio die Berichte hörten, krampfte sich uns das Herz zusammen. Ilse und Gustl sahen mich ganz traurig an. Wenn du uns nur erhalten bleibst. An den Soldaten Kurt Mohr. Mein lieber Kurt, ich bin schon alt, aber du bist noch so jung. Und deshalb musst du zurückkommen. An den Soldaten Albin Wedenick. Mein liebster Albin, ich hab geglaubt, es zerreißt mir das Herz. Du musst zu uns zurückkehren. Und ich habe das bestimmte Gefühl, dass ich dich wieder... An den Soldaten Hans Pfeiffer. Mein lieber Hans, du bist ganz auf eine falsche Zeit auf die Welt gekommen. Oft denkt man, sind wir denn verlassen. In den Zeitungen wird nicht gedruckt, wie es zugeht. Da wird nur das Schöne hineingedruckt. Im Kino ist es das Gleiche. Wenn sie die Wahrheit von Stalingrad schreiben und zeigen würden, dann würden die Leute närrisch. Bei uns sagen sie jetzt, dass ihr schon 6 Tage absolut nichts mehr zu essen habt. Komm, wir müssen weiter. Moment, Unteroffizier. Der Ivan ist gleich da. Krämer, guck den Hütten nach. Vielleicht ist noch irgendwo was zu fressen. Der Ivan ist gleich da. Hast du Filzhofen gesehen und Gimpf? Keine Ahnung. Als die Panzer durchfahren, bin ich mit Krämer abgehauen. Wo bleibt denn der Krämer? Schmidt und Peter sind tot. Die anderen habe ich nicht mehr gesehen. Wir hauen ab. Hier ist bestimmt alles abgegrast. Da kommt Krämer. Beeilt euch. Los, Krämer, wir müssen weiter. Ich hab was. Augenblick, Herr Unteroffizier. Krämer hat was gefunden. Ich hab was. Da. Mensch. Kartoffeln. Ah, bin ich erfroren, eine Kartoffel. Ja, aber prima. Waren sogar gekocht. Hab sie im Sautrog gefunden. Im Schweinetrog? Ja, da hat es Stabkläge. Die habe es eingehabt. Mit gekochten Kartoffeln gefüttert. Das darf ich zu Hause schon seit 5 Jahren nicht mehr. Da, nehmt sie. Hat beide Taschen voll. Prima. Da kommt Mack. Hey, Mack! Ja, ich war mit Hauptmann Steiger zusammen. Er ist liegen geblieben. Was kaut ihr denn da? Pommes Fritz. Richtige Kartoffeln? Hat Krämer im Schweinetrauch gefunden. Wo denn? Ja, da sind keine mehr. Bestimmt nicht. Komm, da sind nur 2. Ja. Na, na, prima. Beeilt euch! Da hinten kommen die Panzer. Also los. Wohin denn, Unteroffizier? Stalingrad. Wer weiß, wann wir jetzt wieder was freigeben. Ich erzähle nicht, komm. Wir müssen weiter. Avanti. Filzhofen, Sie? Wo kommen Sie denn her? Herr General, meine Kampfgruppe hat aufgehört. Versprengt, erfroren, gefallen. Und jetzt? Jetzt sind wir dran. Sollen wir uns vielleicht erschießen? Selbstmord hin, Selbstmord her. Tatsache bleibt, dass der Oberbefehlshaber sich dagegen ausgesprochen hat. Wie ich höre, ist auch hier das neue Gesellschaftsspiel in vollem Gang. Selbstmord, Gefangenschaft, Selbstmord, Gefangenschaft. Sie tun ja gerade so, als ob Sie sowas gar nicht berühren könnte. Sie, meine Herren, denken an Selbstmord oder Gefangenschaft oder was sonst aus Ihrer Person wird. Wenn es doch damit getan wäre. Aber davon wird keiner der Männer wieder lebendig. Eine blutige Spur haben wir zurückgelassen. Und Sie sprechen von Gefangenschaft. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, meine Herren? Wie wollen Sie denn später mal nach Deutschland zurück? Vielleicht als Kapitän eines großen Schiffes, das mit der gesamten Mannschaft untergegangen ist? Und der Kapitän geht mit Panama und Zigarren in den deutschen Straßen spazieren. Halten Sie das für möglich, meine Herren? Dieser Begriff des überlebenden Kapitäns ist bis jetzt in der deutschen Gemütswelt unbekannt. Wollen Sie ihn vielleicht einführen? Aber mein lieber Filzhofen, Sie haben da so eine Art, die Dinge gleichsam auf Messers Schneide zu legen. Herr General, darum handelt es sich jetzt nicht. Es wird weiter gestorben. Und es erhebt sich die Frage, ob das Sterben einen Sinn hat. Mein lieber Filzhofen, es will mir erscheinen, dass die Frage nach Sinn oder Unsinn nicht so ganz unser Ressort ist und über unsere Kompetenzen etwas hinausgeht. Schließlich haben wir ja doch den Befehl, nicht wahr, an dem wir uns zu halten haben. Und außerdem haben wir hier ein Beispiel zu geben. Ein Beispiel? Der Oberbefehlshaber der Armee sieht die Katastrophe kommen. Er jagt einen Funkspruch nach dem anderen an OKH-Anführer und legt unsere Leiche vor Stalingrad hin. Das ist ein Beispiel. Und solche Beispiele des Sterbens haben wir wahrhaftig genug. Wir brauchen aber Beispiele des Lebens. Im gegebenen Moment das Gegebene zu tun. Und wenn die Umstände es verlangen, gegen den Befehl. Nein, lassen Sie mich ausreden, Herr General. Falsches Kalkül, Unterschätzung des Gegners, Überschätzung der eigenen Kraft, ein ganzes System fehlerhafter und unsauberen Denkens und nicht nur Denkens, auch Handelns. Das beginnt zu reißen. Und wir hier vor Stalingrad sind der Riss. Filzhofen, in dieser schwierigen Lage, in der unsere Männer ein unerhörtes Heldentum beweisen, da wollen Sie die Grundsätze, auf denen unser Leben und Kämpfen ruht, bezweifeln. Ich höre da was von Grundsätzen. Was sind das für Grundsätze, auf denen unser Leben und Kämpfen ruht? Stalingrad ist ein Topf des Sterbens geworden. Und da herrschen sehr einfache Grundsätze. Wer schwach ist, fällt. Wer krank ist, bleibt liegen. Wer sich über den Bauch stopft, der wird einige Atemzüge länger leben. Und das ist ein Grundsatz. Unerhört! Unsere Männer, die Tag und Nacht draußen stehen, derartig zu beleidigen. Solche Äußerungen dürfen der Unteroffizieren nicht vorkommen, Filzhofen. Sie sind ja nicht bei Sinnen, Mann. Oh doch, Herr General. Ich bin bei Sinn. Ich bin ganz klar. Ich sehe klar. Und ich sehe hier auf dem Tisch aufgeschlagene Gesangbücher. Und Goethes Faust. Und ich höre auch gut. Und wenn Sie sich nicht gerade über die in Betracht kommenden Selbstmordarten unterhalten, dann philosophieren Sie. Und sprechen über Gott und die Welt. Und die Postulate, nach denen die Menschheit zu formen ist. Sie denken komplizierte Gedanken. Und haben einen Blick für historische Zusammenhänge. Nur an eines denken Sie nicht. An Ihre, an unsere Verantwortung. Jetzt und hier. Herr General, wenn der Herr General Filzhofen nicht sofort mit seinen Beleidigungen aufhört, dann werde ich das Quartier verlassen. Meine Herren, wir sind ein anderer Wert. Und ich nehme mich da nicht aus. Ich, Filzhofen, habe vor 11 Tagen befehlsgemäß die HKL durch einen nicht geräumten Hauptverbandsplatz gelegt. Und was das bedeutet, brauche ich in diesem Kreis nicht zu erklären. Herr General Gönnern, Sie haben vor 2 Tagen eine Kampfgruppe hinsterben lassen, obwohl Sie wussten, dass das militärisch und in jeder Hinsicht unsinnig unter Verbrechen war. Bitte mir jawohl, das! Jawohl, lassen Sie mich ausreden. Sie, Herr General Fennekoll, haben heute am Flugplatz meinem Hauptmann Thomas befohlen, mit einem Geschütz zu schießen, das keine Zieleinrichtung mehr besaß. Und das Ergebnis kennen Sie. Es geht ums Letzte, haben Sie ihm gesagt. Und es war nicht für Sie das Letzte, sondern für die anderen, die jetzt als blutige Geschlinge hängen, wo das Geschütz gestanden hat. Meine Herren! Meine Tiere! Sind ja alle Pflanzen der Disziplin, gehen ja zum Teufel! Und bei der Führung! Meine Herren, wir alle wissen. Und haben gewusst, Und wer ließ den großen Wahnwitzigen auf dem fahlen Pferd seiner ungeschlachten Karriere reiten? Über Stock und Stein, über Völkerrecht und Menschenrecht und Ehre und Soldatenehre. Und die Fetzen flogen und Mord- und Brandbefehle und Durchhaltebefehle bis zum letzten Mann und zur letzten Patrone. Und Zwiespalt hin und Zwiespalt her. Befehle werden durchgeführt. Und der Herr reitet. Und wir halten mit, dass uns wahrhaftig Hören und Sehen vergeht. Und so finden wir uns hier wieder. Nicht mehr hoch zu Ross, sondern selber blinde Wasser. In einem Keller am Ufer der Wolga. Am 14. Januar wird der Flugplatz der 6. Armee von den Russen erobert. Von jetzt an ist nur noch der Abwurf der Versorgungsgüter möglich. Am 24. November, also 8 Wochen vorher, hatte der Reichsmarschall Göring eine tägliche Versorgungsleistung von mindestens 500 Tonnen mit rund 400 Maschinen versprochen. Am 24. Januar stehen für die Luftversorgung der 6. Armee noch 51 Junkers und 55 Heinkelmaschinen zur Verfügung. Das bedeutet keine Munition, kein Sprit und keine Verpflegung. Herhörst! Alles, was gesund ist, auftreten! Wir sind nur Verwundete, Herr Leutnant! Schick lieber einen Arzt! Vor allem was zu fressen! Herr Leutnant, ich bin vor 4 Tagen verwundet und habe noch keinen Verband und noch keine Spritze! Herr Leutnant! Wir liegen hier in dem Keller seit Tagen ohne Verpflegung. Lauter Kranke, Verwundete. Die können uns doch nicht einfach verhungern lassen. Ruhe, hör zu. Wer sich gesund meldet, bekommt ein halbes Kochgeschirr Suppe und 2 Scheiben Brot. Aber nur wer sich gesund meldet und wieder in Stellung geht. Denk nicht dran. Besser als gar nichts. Seid vernünftig. Wer laufen kann, kommt mit. Halbes Kochgeschirr voll Suppe, 2 Scheiben Brot. Hier verhungern wir. Ich komme mit. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ich hole mir die Suppe. Also los, kommt. 25. Januar, 17 Uhr. Funkspruch der 6. Armee. Westfront der Festung Stalingrad, nach schweren Kämpfen eingedrückt. Dadurch 2 Kessel entstanden. Nordkessel, Raum Gorodice, Traktorenwerk. Südkessel, Südteil, Stadtgebiet Stalingrad. Und in dieser Stunde wird ein Telefongespräch geführt im Stalingrader Südkessel. Und auch das sei nicht vergessen. Hier ist Paulus. Herr Feldmarschall? Mir ist zu Ohren gekommen, Damme, dass bei Ihnen Verhandlungen mit den Russen geführt werden. Jawohl, Herr Feldmarschall. Ich habe selbst die Verhandlungen mit den Russen geführt. Der Chef des Stabes hat mir diese sehr ernste Angelegenheit mitgeteilt. Damme, Sie haben sich da mit Ihrer Division in Kapitulationsverhandlungen eingelassen? Jawohl, Herr Feldmarschall, das habe ich. Sie kennen den Befehl, Damme? Jawohl, der Befehl ist mir bekannt, Herr Feldmarschall. Dann ist doch alles klar. Dann sind doch Verhandlungen völlig ausgeschlossen. Der Befehl wird durchgeführt. Der Befehl wird durchgeführt. Pünktlich und bis zu Ende, Herr General. Aber es ist doch nichts mehr zu essen da, Herr Feldmarschall. Das ist mir bekannt. Die Verwundeten sind doch nicht mehr versorgt, Herr Feldmarschall. Das ist mir bekannt. Ringsherum zieht es sich zusammen angesichts der russischen Geschütze. Man sieht sie doch mit bloßen Augen auffahren. Ist mir alles bekannt. Und es ist doch klar, dass auf einen Entsatz überhaupt nicht mehr zu rechnen ist, Herr Feldmarschall. Sie kennen den Befehl. Stalingrad, den 29. Januar 1943, mittags. An den Führer. Zum Jahrestag ihrer Machtübernahme grüßt die 6. Armee ihren Führer. Noch weht die Hakenkreuzfahne über Stalingrad. Unser Kampf möge den lebenden und den kommenden Generationen ein Beispiel dafür sein, auch in der hoffnungslosesten Lage nie zu kapitulieren. Dann wird Deutschland siegen. Heil, mein Führer. Paulus Generalfeldmarschall. Führer Hauptquartier, 30. Januar 1943, 10 Uhr morgens. Mein Generalfeldmarschall Paulus. Schon heute blickt das ganze deutsche Volk in tiefer Ergriffenheit nach Stalingrad. Wie immer in der Weltgeschichte wird auch dieses Opfer kein vergebliches sein. Die deutsche Nation begreift erst jetzt die ganze Schwere dieses Kampfes und wird die größten Opfer bringen. In Gedanken immer bei Ihnen und Ihren Soldaten, Ihr Adolf Hitler. Hier sind die EKs. Wie viel brauchen Sie? Ich habe zwei Listen, Herr Major. Geben Sie her. 54 EK1. Jawohl. Deutsches Kreuz in Gold, Kriegsverdienstkreuze? Habe ich hier auf den beiden anderen Listen. Gibt es Urkunden, Herr Major? Nein. Name und Truppenteil geben wir mit Funk am Personalamt durch. Wenn wir noch Zeit haben. Haben Sie was zum Tragen da? Ich nehme den Wäschesack. Gut. Zählen Sie bitte selbst ab. Der nächste? 30. Januar. Funkspruch. 6. Armee an Heeresgruppe. Zeit 11.10 Uhr. Für heute Nacht Abwurfplätze, Roter Platz und Pionierkaserne, Abwurf klar. Zeit 12.45 Uhr. Abwurf bei Rotem Platz nicht mehr möglich, bei Pionierkaserne unsicher. Zeit 13 Uhr. Weitere Einbrüche im Südkessel erwarten den Feind. Wir teilen das Schicksal unserer Kameraden. Er läuft doch mitten in die Russen. Vielleicht sucht er uns und hat uns im Nebel nicht gefunden. Sieht aus wie General Damme. Er spinnt wohl. Das ist doch der Damme! Herr General! Herr General! Das ist wirklich der Damme. Herr General mit dem Karabiner? Ja. Wohin? Gegenstoß. Das ist doch Wahnsinn allein. Davon verstehen Sie nichts. Herr General, darf ich Sie begleiten? Nein. Kann ich für Sie noch etwas tun, Herr General? Nichts. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl, Herr General. Zur gleichen Stunde am 30. Januar 1943. Verwundetensammelstelle im Theaterkeller von Stalingrad. Und auch diese Stunde sei nicht vergessen. Herr Doktor, bitte. Herr Leutnant, was kann ich denn tun? Das ist ja doch sinnlos. Das Sterben dauert doch nur länger. Dann soll es länger dauern, Herr Doktor. Bitte, Herr Doktor. Gut. Strecken Sie den Fuß aus. Aber hören Sie erst zu. Was ist das? Hören Sie? Der Reichsmarschall. Er spricht zum 30. Januar. Wenn die Sonne wieder hochgehen wird, so wird sie wieder die deutschen Truppen im Angriff finden. Genauso wie im vorigen Jahr. Und dieser Angriff wird nicht Schwäche sein. Er wird nicht an seiner Wucht verloren haben. Im Gegenteil. Anstellen! Anstellen! Wasser! Wasser! Nehmt den Mann von meinem Fuß. Er ist doch schon. Ja, frage ihn denn. Ich gefuckt dass er nicht sehen will, wo wir heute stehen. Wie etwa der Rücken Deutschland? Wo steht der England? Steht der Deutschland? Wo stehen unsere Feinde? Wer steht denn vom Nordkap mit Afrika, von der Bisaya bis zur Wolga? Das sind doch wir! Halten Sie den Fuß still, Herr Leutnant. Ich werde schneiden. Aber ich habe nichts zum Betäuben. Schneiden Sie. Die Genialität und die geniale Führung des unseres Führers kennen wir. Auch das ist ein absoluter Siegesgarant. Und deshalb, was auch kommen werden, was auch kommen mag, wir werden das Schwerste überwinden, weil wir in uns eintragen, und das müssen wir in uns tragen, Siegeszuversicht mit am Eichersten. Wir haben das Recht dazu. Wir sind verpflichtet, Optimisten zu sein. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Wasser, Wasser. Hätten die Kämpfer von Stalingrad nicht diesen heroischen Kampf auf sich genommen, hätten sie nicht diese 60, 70, 80 russischen Divisionen auf sich gezogen, wären die damals mit durchgebrochen. Und da, vorn, neben dem vierten Pfeiler, liegt einer und bringt den Mund nicht mehr zu. Und was er brüllt, ist Hilfe. Da sitzen an den Wänden Zitterer. Da liegt einer mit blauem Gesicht, Schaum auf den Lippen. Da lehnen an der Wand Männer mit völligem Muskelschwund. Und da stapft ein Trupp Feldgendarme durch die Reihen. Und sie blicken Schwerkranken ins Gesicht und drehen Sterbende herum, um zu sehen, ob sie nicht simulieren. Wir kennen ein gewaltiges, heroisches Lied von einem Kampf ohne Gleichen. Es hieß der Kampf der Nibelungen. Auch die standen in einer Halle von Feuer und Brand, löschten den Durst mit eigenem Blut, aber kämpften und kämpften bis zum Letzten. Ein solcher Kampf tobt heute dort. Und jeder Deutsche, noch in 1000 Jahren, muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat. Zur gleichen Stunde wird die Kommandantur Stalingrad-Mitte, vollgestopft mit Verwundeten bis unter das zerfetzte Dach, in Brand geschossen. Die Mauern sind wie Glas und durchsichtig. Das Haus ist ein brennender Ofen von oben bis unten. Was aus der aufklaffenden Seite herausquillt, ist kein Fischrogen. Das sind Menschen. Da sind überall, in den Zimmern, auf den Treppen, auf den einbrechenden Fußböden, schreiende, brennende Menschen. Und auch sie sei nicht vergessen. 1. Februar, 18.40 Uhr. Funkspruch, 6. Armee an Heeresgruppe. Russe steht vor der Tür. Wir bitten unseren Angehörigen, die besten Grüße zu übermitteln. Wir bereiten Zerstörung vor. Es lebe der Führer Adolf Hitler. Es lebe Deutschland. An 1A, 1B, 1C. Alle 1A, 1B, 1C Papiere verbrennen. An 2A, 2B. Alle Listen und Bücher verbrennen. An 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. Akten und Unterlagen verbrennen. Befehl vom Chef. Funkgeräte zerstören. Funkunterlagen zerstören. Und ein Mann, bis zu dieser Stunde Führer der 6. Deutschen Armee, lässt sich zum Privatmann erklären. Und ein Armeestab kapituliert, ohne die Kapitulation für die unterstellten Korps und Divisionen zu vollziehen, von denen immer noch feuernde Wracks zwischen Höfen und Häusern liegen. Und während die abgetrennte Nordgruppe weiter stirbt, kommen in Stalingrad-Mitte kleine, graue Tropfen zusammen, die durch Zufall oder Gerücht von der Kapitulation des Armeestabs gehört haben. Und sie werden zum Rinnsal, zum Bach, zum Strom. Aus Kellern, aus den Schuttwinkeln, aus Erdlöchern, Trümmerfelder herunter und Balkas herauf, steigen immer neue Gesichter. Und was sich sammelt in grauen Haufen und sich zu endlosem Zug aufstellt und auf den Abmarsch wartet, hat es nicht mehr nötig, Asche aufs Haupt zu streuen. Dieses Soldatenvolk ist fertig. Um die Beine herum, in den Hirnen und in den Därmen und in den Herzen. Diese Straße der Hoffnungslosigkeit öffnet einen Durchlass. Und die grauen Gestalten mit leeren Händen ohne Wegzehrung treten auf die Seite, um den Weg frei zu machen für ein geschlossenes Auto, in dem ein deutscher Feldmarschall und sein russischer Begleiter sitzen. Wie sagten Sie, Herr Feldmarschall? Ich meine, es hat mich schon immer sehr interessiert, Herr Polkownik, Der russische Soldatentabak, dieser sogenannte Machorka, enthält er eigentlich genauso viel Nikotin wie der echte Tabak? Unsere Soldaten rauchen ihn jedenfalls bevorzugt, Herr Feldmarschall, und geben ihn für den deutschen Tabak nicht her. Meines Wissens ist er auch nikotinhaltig. Die Gesichter der Soldaten treiben wie Rauch an den Männern im Auto vorbei. Kein Quartiermeister, keine Versorgungstruppe hat ihnen ein noch so dürftiges Strohlager bereitet. Niemand hat daran gedacht. Sie sagten nikotinhaltig. Ja, das muss er wohl sein. Wo käme wohl sonst die angenehme Erregung, das Gefühl allgemeinen Wohlbefindens her, das der Machorka doch offensichtlich eingibt? Ich rauche selbst mit Vorliebe Machorka, Herr Feldmarschall. Draußen zerschlissene Uniformen, ausgebrannte Gesichter, an Stöcken humpelt, die Füße mit Sackfetzen umwickelt. Und in ihrer Armee hat nur die Feldgendarmerie mit der Abteilung 3 und den Kriegsgerichtsräten bis zur letzten Minute funktioniert. Kein letzter Armeebefehl, kein Gruß, kein Dank, kein Abschiedswort. Es würde mich noch etwas interessieren, Herr Polkownik. Wie sehen diese Machorka-Pflanzen eigentlich aus? Weiß und rot und gelb, Herr Feldmarschall. Die grauen Soldaten von Stalingrad. 100-mal geschlagen und 100-mal sich wieder erhebend und von Neuem kämpfend. Genügsam, anpassungsfähig, zäh, ausdauernd. Stummes Ertragen von Qualen, ausharren und kämpfen bis zum Letzten. Weiß, Rot und Gelb, sagen Sie? Ah, jetzt verstehe ich, Herr Polkownik. Dann handelt es sich also um den auch bei uns vorkommenden Weiderich aus der Gattung der Lytraceen. Es gibt da über 20 Arten. In der Tat sehr interessant. Wirklich sehr interessant, Herr Polkownik. In der Tat sehr interessant, Herr Feldmarschall. Sehr interessant. Und ein langer, humpelnder, von Krätze und Typhus, Verzweiflung und Schwäche befallener Zug schiebt sich langsam, unendlich langsam durch den Schnee in Richtung Süden. Nach Gumrak und Kotlubanj. Wie ein grauer, schleimiger Wurm kriecht es durch den Schnee. Und kleine, graue Tropfen bleiben zurück. Und ihre Namen sind in den Schnee geschrieben. Und in einer Schlucht hocken 4 Mann und sehen nicht auf. Und ein Tropfen hält bei ihnen. Hey. Ihr da unten. Was hockt ihr da? Warum schert ihr euch nicht zu eurer Truppe? Auf was wartet ihr hier? Auf das Ende. Herr General Vilshofen. Auf das Ende. Herr General, es hat nun alles keinen Sinn mehr. Ich habe mal gedacht, man muss unter allen Umständen leben. Jetzt will ich nicht mehr. Setzen wir uns, Knotke. Da sitzt der Soldat Altenhuden. Der kann nicht mehr aufstehen. Und da sitzt der Soldat Franz Schiele. Der kann auch nicht mehr aufstehen. Und da sitzt Matthias Gimpf. Ich habe erst gedacht, er schläft nur. Jetzt warte ich auch darauf. Eine sehr schwere Lage. Und allein kommt man nicht mehr weiter. Allein geht man keinen Schritt. Allein tritt man nicht ins Leben. Und allein gestorben bleibt man als Aas unter dem offenen Himmel liegen. Allein geht's nicht, Knotke. Ja. Allein geht's nicht. Wir müssen es durchstehen, Gnotke. Zusammen. Herr General, ich muss es nun doch mal sagen. Sie haben mit uns im Dreck gelegen und Zigaretten und Brot und anderes geteilt. Aber Sie haben mehr zum Unglück beigetragen als die schlechten Offiziere, als die Unkameradschaftlichen. Nicht die aus dem Kessel ausgeflogen sind und die unkameradschaftlich gewesen sind und die nur an ihre eigene Haut gedacht haben. Aber die anderen, zu denen wir Vertrauen gehabt haben, die haben uns hierher geführt. Warum haben Sie nichts für uns getan, als es noch Zeit war? Als noch mancher von uns lebte und vielleicht durchgekommen wäre. Warum, Herr General? Warum? Auf diese Frage habe ich gewartet. Schon lang. Da sitzt Altenhuhn. Gestern hat er noch gesagt, er muss zu Hause das Hoftor reparieren. Die Angel ist ganz durchgerostet. Und da sitzt der Schiele. Der hat eine Tochter, sonst hat er niemand mehr. Und der sagt, er muss das Guthaben von der Sparkasse abheben, damit der Tochter das Muttergut erhalten bliebe. Wozu? Naja, da sitze ich auch, bleibe ich. Aber endgültig genug von dem ganzen Kram. Knottke, da sitzt Altenhuden, da sitzt der Schiele. Zerbrochene Hoftüren, verrostete Türangeln. Ganz Deutschland. Ein zerbrochener Topf. Da ist mehr als einmal das Muttergut untergegangen. Da ist so viel verwaistes Volk, so viel verwahrlostes Volk. Und so viel ist wieder gut zu machen. Glauben Sie denn nicht, Knottke, dass jede Hand gebraucht wird? Und ebenso jeder Kopf? Das glaube ich schon. Aber nun muss ich Sie doch daran erinnern, ich komme aus dem Strafbataillon. Vom Unten das Unterste. Und Herr General? Nicht gerade von oben das Oberste, aber doch aus der Führung. Und da ist die Schuld natürlich viel größer als von einem Soldaten aus dem Strafbataillon. An der verlorenen Schlacht. Ich habe hier in den Stalingrader Nächten noch über anderes als über die Katastrophe auf dem Schlachtfeld nachgedacht. Und wenn ich jetzt von Schuld gesprochen habe, so meine ich die gegenüber unserem, wenn auch nicht verlorenen, so doch in die Irre geführten Volk. Und da gilt es zu reparieren. Ach so. Was? Ach so. Herr General, denken da wohl an den nächsten Waffengang? Nein, Knottke, ich denke, dass wir nicht in der Welt und nicht in Europa, dass wir vor allem bei uns zu Hause Ordnung zu schaffen haben. Schwarze Reichswehr und so. Mensch, Knottke, jeder Mensch soll atmen können, soll Wirt in seinem Haus sein. Was er mit seinen Händen schafft, soll er auch bekommen und auch verzehren dürfen. Ja, das ist, grob gesagt, die Ordnung, die wir schaffen müssen. Ja. So etwa hieß es damals auch. Mein Gott. Alle Bilder verbraucht, alle Worte verdreht, die Quellen verstopft. Kein Glaube mehr. Nicht mehr. Ausgebrannt, nur noch Stümpfe. Mensch, Knottke, hinter diesem verlassenen Schlachtfeld und hinter diesem verlorenen Krieg flimmern neue Schlachtfelder und neue Kriege. Davon habe ich genug. Ich auch. Ich weiß nicht, Herr General, wie wir beide zusammengehen können. Eben das müssen wir wissen. Darum geht es. Und diesen Weg müssen wir suchen. Und außerdem, Herr General, ist es jetzt zu spät. Wir leben noch, Gnottke. Wir leben. Und solange wir leben, ist es nicht zu spät. Und es fährt ein Wind auf aus den weiten Schneewüsten des Ostens. Er zieht durch die hohlen Hallen, die ragenden Ruinen, die zerklafften Mauern der Stadt Stalingrad. Der Himmel ist leer. Kein Motorengeheul. Keine aufspritzenden Rauch- und Erdfontänen. In den verwüsteten Dörfern lärmen die Spatzen. Und von Stalingrad zieht sich durch die Steppe eine breite, von vielen Füßen ausgetretene Spur. Eine lang hingezogene Kiellinie. Die Schicksalslinie eines Volkes. Einen Sterntag lang aufscheinend und wieder versinkend. Aus einer Schlucht führt eine Spur über das Feld zu dem in den Schnee getretenen breiten Marschband, in dem sie sich verliert. Und es ist die Fußspur von zwei nebeneinander schreitenden Männern. Das war das Hörspiel Stalingrad von Theodor Plivier.